Andacht am 4.8.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Opfer des Lobes. Wir machen heute mit Psalm 138 weiter. Ich lese nochmal Vers 1 aus der Passion-Übersetzung. Ich danke dir, Herr, und mit all der Leidenschaft meines Herzens bete ich dich an in der Gegenwart der Engel. Die Mächtigen des Himmels werden meine Stimme hören, wenn ich dir meinen Liebeslobgesang singe. David ist so von Herz zu Herz verbunden mit Gott. Hört euch das an. Die Mächtigen des Himmels werden meine Stimme hören, wenn ich dir meinen Liebeslobgesang singe. David verstand die geistliche Welt. Er wusste, dass die Mächtigen des Himmels mithören, wenn er Gott seinen Lobpreis darbringt. Viele Christen haben solch einen Einblick in die geistliche Welt nicht. Für sie ist nur wahr, was sie um sich herum sehen. Wir sind sehr an die sichtbare Welt gebunden. Doch das ist nicht die einzig wirkliche Welt. Es gibt eine geistliche Welt, die für die natürlichen Augen unsichtbar ist. Sie ist absolut real und wird durch unseren Lobpreis beeinflusst. Wenn ihr die Offenbarung lest, erkennt ihr, dass da eine geistliche Welt existiert. Sie ist ständig von Lobpreis erfüllt. Ich kannte einst einen Mann, ich weiß nicht, ob er noch lebt. Er war von Neuseeland und lebte in Australien. Das erste Mal, als ich ihn kennenlernte, war ich fasziniert von der Tiefe, mit der er lebte. Er erzählte, dass Gott ihm alle natürlichen Sinne für die geistliche Welt geöffnet hatte. Denk darüber nach, er sah die Engel nicht mehr mit seinen Herzensaugen, sondern mit seinen natürlichen Augen. Er hörte Gottes Stimme nicht mehr mit geistlichen Ohren, sondern mit seinen natürlichen. Dieser Mann beschrieb Klänge, Gerüche und Dinge aus der geistlichen Welt. 2 Wochen lang lebte er mit diesen Erfahrungen, doch es verwirrte ihn. Deshalb bat er Gott, das wieder wegzunehmen. Gott nahm's wieder weg. Einmal traf ich bei einer Veranstaltung einen Mann. Er war ein Gastsprecher. Wenn man einen christlichen Gottesdienst besucht, hat jeder eine Maske auf. Äußerlich ist immer alles gut, selbst wenn es innen drin in den Herzen ganz anders ausschaut. Diesen Mann konnte man nicht täuschen. Er beschrieb Situationen und Stimmungen mit verschiedenen Gerüchen, die es in der geistlichen Welt gibt. An diesem Tag kamen hintereinander 2 Frauen etwas später in den Gottesdienst. Die erste kam und der Geruch aus ihrem Herzen war der wunderbarste Geruch, den er kannte. So süß und herrlich. Dann kam die andere Frau in den Gottesdienst. Ihr Geruch war so verdorben. Der Mann erfuhr später mehr über die beiden Frauen. Die eine Dame, die den süßen Duft ausströmte, ging damals durch eine sehr schwierige Zeit in ihrem Leben, aber sie hörte nicht auf, Gott zu loben. David hat erkannt, mein Lobpreis ist nicht nur für mich auf der Erde. Die himmlischen Mächte hören das und sie reagieren darauf. Dann fand der Mann heraus, dass die Frau, die einen schlechten Duft ausströmte, ein kleines, relativ unbedeutendes Beziehungsproblem hatte, aber sie beschwerte sich ununterbrochen darüber. Unser Lobpreis ist nicht nur ein verbaler Ausdruck, sondern auch ein geistlicher. Er berührt die geistliche Welt um uns herum. In Hebräer 13,15 sagt Gott klar, was für ihn ein Opfer ist. Was ist das Opfer? Das Opfer des Lobes. Was macht das Opfer im Alten Testament? Wenn sie ihre Opfer so darbrachten, wie Gott es wollte, dann war das Opfer ein Wohlgeruch vor Gott. Wenn wir lernen, Opfer des Lobes darzubringen, wird das nicht nur uns und unsere Beziehung mit Gott berühren, sondern auch die geistliche Welt. Ich sage nicht, wenn du Gott lobst, ändert er sich. Das stimmt nicht. Er ist immer derselbe, aber deine Beziehung zu Gott ändert sich. Stellen wir uns vor, eine Person hat einen perfekten Charakter und sie tut alles, was dir gut tut. Doch wenn du dich nur beschwerst, wirst du trotzdem keine gute Beziehung zu dieser Person haben. Deshalb sei dir bewusst, dass dein Lobpreis deine Beziehung zu Gott verändert. Unsere Worte haben Kraft in der geistlichen Welt. David hat das verstanden. Der Himmel ist ein Ort des besonderen Lobpreises für Gott. Wenn wir mit einer Einstellung in einem Lebensstil des Lobpreises leben, wenn wir lernen, Opfer des Lobes darzubringen, berührt das die Atmosphäre um uns herum. Warum berührt das die Atmosphäre? Weil sich die Engel in diesem Duft wohlfühlen. Das ist ihr Umfeld. Jesus sagte, die Engel sind immer um den Vater herum. Der natürliche Lebensraum von Engeln ist nicht das Negative, ist nicht Weinen und Schreien. Ihre Heimat ist eine Atmosphäre von besonderem Lobpreis. Das ist das Opfer, nach dem sich Gott sehnt. Wir sollen nicht irgendwo hingehen, wo Lieder gesungen werden, die wir gerne hören. Es gibt Momente in unserem Leben, durch die wir gehen und die wir nicht verstehen. Es ist vielleicht verwirrend für uns, wenn wir da durchgehen, wenn die Versprechen Gottes sich nicht erfüllen. Genau da müssen wir uns erinnern. Es gibt zwei Welten, eine natürliche und eine geistliche. Ich denke persönlich, das kann ich nicht biblisch beweisen, dass die geistliche Welt uns ununterbrochen genau beobachtet. Es gibt Bibelverse, die das andeuten, aber ich möchte keine Doktrin daraus bilden. Doch für mich ist es ziemlich klar, die Engel und die Dämonen beobachten uns und sie werden da aktiv, wo sie sich zu Hause fühlen. Dämonen wollen unser Leben immer durcheinander bringen. Satan hat keine Autorität über irgendeine Person auf der Erde. Wie also kann er uns beeinflussen? Er wird sich einmischen, wenn wir ihn einladen. Er kommt mit Lügen und mit Täuschungen. Wir verbinden uns mit ihm, wenn wir ihm glauben. Er kann immer kommen und unser Leben durcheinander bringen. Die Bibel sagt, er sucht, wen er täuschen kann. Die Bibel sagt nicht, er ist ein Lügner, sondern er geht umher wie ein Lügner. Er kann kein Schaf aus der Hand Jesu reißen. Doch wenn er herumschaut, versucht er, unser Herz mit seinen Lügen und Täuschungen zu berühren. Wenn wir das annehmen, laden wir ihn ein. Dann kann er weitermachen. Wir haben es zugelassen. Deshalb sagt die Bibel, wir sollen ihm im Glauben widerstehen, dann flieht er. Die Engel schauen uns zu, die Dämonen schauen uns zu. Sie sehen, wie wir durch schwierige Situationen gehen. Wir sind in dieser Welt, nicht von ihr. Aber wir sind in ihr. Und hier geschehen schlimme Dinge. In dieser Welt fahren die Menschen Autos und die gehen kaputt. Das hat nichts mit Satan zu tun. Autos sind nicht dazu geschaffen, ewig zu existieren. Das ist sehr einfach. Autos gehen kaputt. Dein Auto geht kaputt. Und du bist umringt von der geistlichen Welt. Beide Seiten schauen, wie du reagierst. Stell dir das vor, dein Auto ist kaputt. Was tut David? Er lobt Gott inmitten dieser Situation. Das schafft so eine wunderbare Atmosphäre bei den Engeln, dass sie ganz begeistert sind. Doch was den Engeln gefällt, ist den Dämonen ein Gräuel. Es gibt eine Welt des Guten und eine Welt des Bösen. Das eine ist eine Welt der Liebe, das andere eine Welt des Hasses. Das sind zwei gegensätzliche Königreiche. Wenn wir in einer schwierigen Situation, in der man sich auch einfach beschweren könnte, ein Opfer des Lobes darbringen, wird unser Opfer in der geistlichen Welt zum vollkommenen Opfer. Angenommen, du gehst zu einem Treffen, wo du anderen Christen begegnest. Du hattest eine harte Woche und viele schwierige Momente. Du bist eigentlich nicht in der Stimmung, dorthin zu gehen, aber du gehst hin. Die Menschen dort loben Gott. Du entscheidest dich ganz bewusst, Gott zu loben, egal wie du dich fühlst. Deine Gefühle sind wichtig, aber sie dürfen dich nicht leiten. Ich verspreche dir, nach 45 Minuten haben sich deine Gefühle total verändert. Was ist geschehen? Die geistliche Welt hat sich mit dir im Opfer des Lobes vereint. Du hast dich mit dem Himmel verbunden. Wenn du dich beklagst und negativ denkst, verbindest du dich mit der Hölle. Kurz, wir verbinden uns entweder mit unserem eigenen Himmel oder mit unserer eigenen Hölle. Das sind bereits geistliche Wahrheiten. Aber wir müssen das in unsere Welt holen. David hat das begriffen. Er lobte Gott nicht nur für sich selbst, sein Lobgesang war auch nicht nur etwas, was Gott von ihm verlangte. Sein Lobpreis hatte mit Gott und ihm zu tun. Er hat begriffen, dass die Wirkung viel weiter ausstrahlt. Ich frage mich oft, was geschehen würde, wenn jeder Christ dieser Welt sich nie mehr über irgendetwas beschweren würde, wenn jeder aber auf dem Altar seines Hauses immer Lobpreis brennen ließe als Opfer. Wenn jeder Christ dieses Opfer des Lobes durch seinen Mund ausdrücken würde. Ich frage mich das, weil wir uns der geistlichen Welt überhaupt nicht bewusst sind. Aber sie wäre viel realer für uns, wenn wir das täten. Ich frage mich das wirklich. Ich habe diese Geschichte schon mal erzählt. Ich ging vor einigen Jahren durch eine schwere Zeit. Es gab einige Schwierigkeiten in meinem Leben. Da kam einiges auf einmal zusammen. Ich bin ein normaler Mensch, wie jeder von euch auch. Mit alledem, was ich durchlitt und entscheiden musste, wo ich gut durchgehen wollte und herausfinden musste, was ich tun sollte, mit all diesen Umständen kam ein Gefühl von Depression und Niedergeschlagenheit in mir auf. Ich hatte keine Depression, aber ich war mit diesen Gefühlen konfrontiert. Das waren starke Gefühle. Das dauerte einige Wochen. Eines Morgens saß ich in Goiânia in meinem kleinen Büro. Es war früh am Morgen und ich saß in meinem bequemen Stuhl. Alle schliefen noch. Ich hatte die Augen zu. Ich wollte mich nicht mit meinen Gefühlen beschäftigen. Es war meine Zeit mit Jesus. So tat ich nichts anderes, als ihm Opfer meines Lobes zu bringen. Ich hatte die Augen geschlossen und lobte und pries Jesus. Jemand berührte mich an der rechten Schulter. Ich schaute und da stand ein Engel. Ich ignorierte ihn und lobte weiter Jesus. Nun spürte ich an der linken Schulter eine Berührung. Dort stand auch ein Engel. Ich ignorierte auch ihn und blieb weiter im Lobpreis. Als ich Jesus weiter lobte und pries, hatte ich dieses überwältigende Gefühl, dass mein kleiner Raum total überfüllt war, wie ein überfüllter Bus, nur lauter Engel in meinem Zimmer. Alle lobten Jesus. Ich schloss die Augen und pries Jesus weiter. Und am Ende waren alle Engel weg, bis auf einen. Ich fragte ihn, was war denn das? Er antwortete, Reinhard, ein wahres Opfer des Lobes zieht uns immer an. Es zieht uns an und wir wollen dabei sein. Mein Freund, David hat begriffen, dass Lobpreis keine Sache zwischen ihm und Gott ist. Es gibt viele Geschichten davon. Schaut auf Paulus und Silas im Gefängnis, das steht in Apostelgeschichte 16. Die beiden waren zu Unrecht eingesperrt und sogar gegen das Gesetz, denn sie waren römische Bürger. Sie waren geschlagen worden, ihre Hände und Füße steckten in Holzblöcken, sie konnten sich nicht mal kratzen, geschweige denn davonlaufen. In Vers 25 kommt's dann. Um Mitternacht begannen Paulus und Silas, Gott zu loben. Das griechische Wort für loben bedeutet eigentlich, sie sangen die Lobpreispsalmen der Bibel. Dann kam ein Erdbeben, kein normales Erdbeben. Ein normales Erdbeben zerstört. Hier wurde nichts zerstört und niemand verletzt. Es war ein übernatürliches Erdbeben, um das Gefängnis zu öffnen. Als Ergebnis davon, dass zwei Männer Gott lobten. Ihr müsst begreifen, mein Lobpreis ist nicht meine persönliche Angelegenheit. Dadurch werden Himmel und Erde miteinander verbunden. Was wäre geschehen, wenn sie da gesessen wären und sich beschwert hätten? Ist das nicht erschreckend, dass wir in unserem Gefängnis hocken bleiben, weil wir uns beschweren? Es ist ungerecht, ja. Es tut weh, ja. Aber der Punkt ist, dein Lobpreis ist nicht deine Angelegenheit. Es ist geistliches Handeln. Es berührt die geistliche Welt. In der geistlichen Welt gibt es nur gute oder schlechte Düfte. Lobpreis oder Beschwerde. Du wirst immer eins dieser Königreiche beeinflussen. Warum dann nicht loben und preisen? Wie David sagt, die Mächtigen des Himmels werden meine Stimme hören und sich darüber freuen. Und die höllischen Mächte werden angewidert sein davon. Sie können diese Atmosphäre nicht aushalten. Du musst aus deinem Herzen freisetzen, was die Mächtigen des Himmels mögen und nicht die anderen. Beide schauen, was tut er oder sie jetzt? Wenn du dich beschwerst, mein Leben ist nicht gerecht, es ist so leicht für ihn, warum nicht für mich? Warum ist alles so ungerecht? Warum erfahre ich keine Heilung für mich? Warum ist mein Leben so schwer? Selbstmitleid ist Gift fürs Herz. Die Mächtigen der Hölle werden das hören, sie werden kommen. Sie lieben diesen Duft und sie mischen sich in dein Leben ein. Begreife, dass Lobpreis nicht nur mit dir zu tun hat, sondern die geistliche Welt berührt. Das wird dich zu einer Person machen, die die Engel berührt und die geistliche Welt beeinflusst. Schaut in 2. Chronik 20. Die Juden werden von Feinden attackiert, sie sind frustriert. Doch dann kommt einer mit einer guten Idee. Nur Propheten können so gute und zugleich dumme Ideen haben. Lasst uns Gott loben und preisen. Doch die Juden gehorchten und sangen, für den Herrn, er ist gut, seine Gnade und Güte sind ewig. Was? Wir befinden uns hier im Chaos und wir singen, er ist gut? Warum rettet er uns nicht vor dem Feind? Vers 20 ist bedeutsam. Glaubt an den Herrn, lasst uns ihn loben und preisen. Nochmal, passt auf, was aus eurem Mund kommt. Es ist nicht eure persönliche Angelegenheit, ob ihr Lob oder Beschwerde aus eurem Mund kommen lasst. Es berührt die geistliche Welt um euch herum. Was wird passieren, wenn wir begreifen, dass unsere Reaktion nur Lobpreis oder Beschwerde sein kann? Wir werden immer entweder negativ reden oder ein Lobopfer darbringen. Jedenfalls geht es immer über mich und mein kleines persönliches Leben hinaus. Es berührt die geistliche Welt, wo die Mächtigen der himmlischen oder der höllischen Welt zuhören und angerührt werden. Wenn wir einmal die Augen geöffnet haben für die geistliche Welt, werden wir nicht mehr so viele natürliche Entscheidungen treffen. Wir sind uns der spirituellen Welt um uns herum bewusst. Vergiss nicht, da ist etwas um dich herum. Heute ist ein Tag, wo du Opfer darbringen musst, Opfer des Lobes, die einen süßen Duft in die geistliche Welt schicken, die aber in der Nase des Feindes fürchterlich stinken. Er hasst es. So bist du zugleich ein süßer und ein bitterer Geruch. Es geht nicht um mich kleinen Menschen und um meinen kleinen Jesus. Es geht um mein Auftreten in der geistlichen Welt. Er hat mich herausgenommen aus dieser Welt und in das geistliche Reich hineinkatapultiert. Das ist mein Zuhause. Also lasst uns nach den Regeln des Königreichs Gottes leben. Geht und feiert und lobt ihn, explodiert im Lobpreis. Die Engel werden sich freuen. Danke fürs Zuhören.